Dialoge Seite 155. Du verstehst jetzt, warum ich den Herrscher mit einem Bienenschwarm von Publizisten, Männern der Verwaltung, Advokaten, Agenten und Rechtskundigen umgeben wollte, die für die Verfassung jener Unmenge offizieller Bekanntmachungen, von denen ich sprach, notwendig sind und die stets einen sehr starken Einfluss auf die Geister ausüben.